das Hörspiel bringt... Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem 30-jährigen Krieg von Bert Brecht. Erstes Geschehen. 1624. Der Feldhauptmann Oxenstierna wirbt in der Larne Truppen für den Feldzug in Polen. Der Magetenderin Anna Vierling, bekannt unter dem Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhanden. Hauptmann, lass die Trommel ruhen und lass dein Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanonen und Gespann, soll es dir in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ. Der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken. Bis zum 12. soll ich dem Feldhauptmann 4 Fähnlein hinstellen, Feldwebel. Und die Leute hier herum sind so voll Bosheit, dass ich keine Nacht mehr schlaf. Hab ich endlich einen aufgetrieben? Er hat schon unterschrieben, ich zahle nur noch den Schnaps. Tritt er aus, ich hinterher zur Tür, weil mir was schwant, richtig? Weg ist er, wie die Laus unterm Kratzen. Da gibt's kein Manneswort, kein Treu und Glauben, kein Ehrgefühl. Ich habe hier mein Vertrauen in die Menschheit verloren, Feldwebel. Man merkt's. Hier ist zu lang kein Krieg gewesen. Wo soll da Moral herkommen, frage ich. Frieden, das ist nur Schlamperei. Erst der Krieg schafft Ordnung. Die Menschheit schießt ins Kraut im Frieden. Mit Mensch und Vieh wird da rumgeschaut, als wär's gar nichts. Nur wo Krieg ist, gibt's ordentliche Listen und Registraturen. Kommt das Schuhzeug in Ballen und das Korn in Säck, wird Mensch und Vieh sauber gezählt und weggebracht. Weil man eben weiß, ohne Ordnung kein Krieg. Du, da kommt ein Planwagen. 2 Weiber und 2 junge Burschen. Halt die alte Aufheldwebel. Wenn das wieder nichts ist, stelle ich mich nicht weiter in den Aprilwind hin. Das sag ich dir. Guten Morgen, Herr Feldwebel. Guten Morgen, ihr Leute. Wer seid ihr? Geschäftsleute. Wohin gehört ihr? 2. finnisches Regiment. Wo sind eure Papiere? Papiere? Das ist doch die Mutter Courage. Nie von gehört. Warum heißt sie Courage? Courage heiße ich, weil ich den Ruin gefürchtet hab, Feldwebel. Und bin durch das Geschützfeuer von Riga gefahren mit 50 Brotlaibenwagen. Sie waren schon angeschimmelt. Es war höchste Zeit. Ich hab keine Wahl gehabt. Keine Witze, du. Wo sind die Papiere? Willst du mich auf den Arm nehmen? Du weißt, dass du eine Lizenz haben musst. Reden Sie anständig mit mir und erzählen Sie nicht meinen halbwüchsigen Kindern, dass ich sie auf den Arm nehmen will. Das gehört sich nicht. Ich hab nichts mit ihnen. Meine Lizenz beim 2. Regiment ist mein anständiges Gesicht. Und wenn Sie es nicht lesen können, kann ich nicht helfen. Einen Stempel lasse ich mir nicht draufsetzen. Feldwebel, ich spüre einen unbotmäßigen Geist heraus bei der Person. Im Lager, da brauchen wir Zucht. Ich dachte Würst. Name? Anna Vierling. Also dann heißt sie alle Vierling. Wieso? Ich heiße Vierling, die nicht. Ich denke, das sind alles Kinder von dir. Sind auch. Aber heißen sie deshalb alle gleich? Der Ältere zum Beispiel heißt Eilif Lojotski. Warum? Sein Vater hat immer behauptet, er heißt Kojotski oder Mojotski. Und so hat eben jedes von uns seinen Namen. Was? Jedes einen anderen? Sie tun gerade, als ob Sie das nicht kennten. Der Jüngere da ist ein Schweizer, heißt aber Fejosch. Ein Name, der nichts mit seinem Vater zu tun hat. Der hieß ganz anders und war Festungsbaumeister. Nur versoffen. Wie kann er da Fejosch heißen? Ich will Sie nicht beleidigen, aber Fantasie haben Sie nicht viel. Er heißt natürlich Fejosch, weil, als er kam, war ich mit einem Ungarn. Dem war es gleich. Er hatte schon den Nierenschwund, obwohl er nie einen Tropfen angerührt hat. Ein sehr redlicher Mensch. Der Junge ist nach ihm geraten. Aber er war doch gar nicht der Vater. Aber nach ihm ist er geraten. Ich heiße ihn Schweizer Kass. Das Mädel da auf dem Wagen heißt Katrin Haupt. Eine halbe Deutsche. Sie ist stumm. Ihr solltet lieber Ochs heißen, weil er den Wagen zieht. Und da darf ich ihm aufs Maul hauen. Ich möcht's und gern. Und ich untersag's dir. Du bleibst stehen. Und jetzt, meine Herren Offizier, brauchen's nicht eine gute Pistole oder eine Schnall? Die hier ist schon abgewetzt, Herr Feldwebel. Ich brauch was anderes. Ich sehe, die Burschen sind wie die Birken gewachsen. Runde Brustkästen, stämmige Haxen. Warum drückt sich das vom Heeresdienst, möchte ich wissen? Nicht zu machen, Feldwebel. Meine Kinder sind nicht für das Kriegshandwerk. Aber warum nicht? Das bringt Gewinn und bringt Ruhm. Stiefel verramschen ist Weibersache. Was hast du gegen den Heeresdienst? War sein Vater nicht Soldat und ist anständig gefallen? Das hast du selber gesagt. Er ist ein ganzes Kind. Ihr wollt ihn mir zur Schlachtbank führen. Ich kenne euch. Ihr kriegt 5 Gulden für ihn. Zunächst kriegt er eine schöne Kappe und Stulpenstiefel, nicht wahr? Nicht von dir. Komm, geh mit angeln, sagte der Fischer zum Wurm. Ich werd's euch gegen Krieg mit ihm führen. Wir verkaufen ehrlich Leinen und Schinken und sind friedliche Leute. Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg. Denn wie willst du sonst leben? Von was? Aber wie soll Krieg sein, wenn's keine Soldaten gibt? Das müssen nicht meine sein. So, deine Brut soll dir fett werden vom Krieg, aber ihm gezinst wird nicht. Er kann schauen, wie er zu seiner Sache kommt, weh? Heißt dich Courage, hä? Und fürchtest den Krieg, deinen Brotgeber. Deine Söhne fürchten ihn nicht, das weiß ich von ihnen. Ich fürchte keinen Krieg. Warum auch? Schaut mich an. Ist mir das Soldatenlos schlecht bekommen? Ich war mit 17 dabei. Du bist noch nicht 70. Und jetzt steigen wir auf und fahren weiter. Mach was, Feldwebel. Ja, aber was? Verwickel sie in einen Handel. Du kannst dir die Schnalle ja wenigstens anschauen, Feldwebel. Die guten Leute leben vom Geschäft. Ey, ihr! Der Feldwebel will die Schnalle kaufen. Einen halben Gulden. Wert ist so eine Schnall 2 Gulden. Sie ist nicht neu. Hier ist so ein Wind. Ich muss sie in Ruhe studieren. Da hinterm Wagen. Ich find's nicht zugig. Aber ich komm mit. Vielleicht ist sie einen halben Gulden wert. Es ist Silber. Es sind solide 6 Unzen. Und nun, Eilif, heben wir ihn unter Männern. Ich hab Handgeld bei mir. Komm. Ich weiß nicht. Einen sicheren Platz, als wenn du Feldwebel bist, gibt's nicht. Da kannst du die anderen vorschicken, dass sie sich Ruhm erwerben. Ja, aber die Mutter, die... Komm mit. 10 Gulden auf die Hand. Und ein mutiger Mensch bist du. Und kämpfst für den König. Und die Weiber reißen sich um dich. Und mich darfst du in die Fresse hauen, weil ich dich beleidigt hab. Komm mit. Also gut. Gehen wir. Ich bin misstrauisch gegen jedes Geld. Ich bin ein gebranntes Kind, Feldwebel. Aber die Münze ist gut. Und jetzt fahren wir weiter. Wo ist der Eilif? Der ist mit dem Werber weg. Du einfältiger Mensch. Die Katrin kann nicht reden, die ist dumm. Ich weiß, Katrin, du bist unschuldig. Soldat ist nicht das Schlechteste. Du willst vom Krieg leben, aber dich und die Deinen willst du draußen halten, weh? Los, wir ziehen weiter. Katrin, komm vom Wagen herunter. Du musst jetzt mit deinem Bruder den Wagen ziehen. Los, Schweizer Kass, pack an. Es geht weiter. Will vom Krieg leben. Wird ihm wohl müssen auch was geben.